Intro. Ansprache. Der Autor und Künstler Matthias Schneider möchte Sie auf der Internetseite mit der eigenen Textsammlung zum Gebiet des Yoga herzlich begrüßen. Diese Schrift ist im Laufe vieler Jahre entstanden. Er hat sie zur Auswertung eigener Erfahrungen im Umgang mit seiner Leidenschaft für das Yoga und die daran angrenzenden Disziplinen erstellt. Zusätzlich zu den Texten gibt es hier einige Bilder zu sehen, die in der Werkstatt Schneiders von ihm hergestellt worden sind. Viel Freude wünscht er Ihnen dabei, hier etwas zu verweilen und diese Dinge zu verkosten, wie sie sind. Seine Sorgfalt bei der Erstellung dieser Schriften ist eines der Merkmale, die dieses Werk kennzeichnen. Da ist die Sorgfalt eine Motivation für ihn geworden. Er macht sich viel aus den grammatischen Strukturen, die aufgehen und etwas bedeuten. Auch die Einbindung der hier vorkommenden Worte in einen Text deutscher Sprache stellt für ihn einen Grund dar, das alles herzustellen. Matthias Schneider glaubt daran, dass eine Lesung geeigneter Texte kognitive und mnemonische Veränderungen am Menschen auslöst, welche die Struktur des Bewusstseins ausstatten werden. Darauf hat er seine Hoffnung gesetzt. Da macht er etwas mit den Worten und nennt seine Arbeit darum Sprachgestaltung. Wer etwas zu sagen weiß, hat im Hintergrund ein Vielfaches davon verstanden.